D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Eine geschlossene Brille. Die kann man sich auf die Augen setzen und dann ist man in einer virtuellen Welt. Ein Computerspiel zum Beispiel. Man sagt, das sei ein unglaublich echtes und sehr realistisches Erlebnis, weil man halt auch nichts mehr von seiner ganzen Umgebung mitkriegt, sondern ganz fokussiert ist auf dieses Spiel halt. Eine solche Brille wird unter anderem vom Startup-Unternehmen Oculus entwickelt und genau dieses Unternehmen, das hat Facebook jetzt gekauft. Mal wieder sehr viel Geld ausgegeben, 2,3 Milliarden US-Dollar. Netzautor Konstantin Sorawski bei uns im Studio. Ein soziales Netzwerk und ein Unternehmen, das so Brillen entwickelt. Wie passt das zusammen? Habe ich mich auch gefragt. Also der Facebook-Chef Mark Zuckerberg, er hat gesagt, in der Geschichte der Informationstechnik, da gäbe es alle 10 bis 15 Jahre eine neue große Plattform. Das sei zuerst der Computer gewesen, also der PC. Das Internet kam dann, jetzt haben wir die Mobilkommunikation mit Smartphones und Tablets. Und Zuckerberg geht jetzt davon aus, dass die Technik zur virtuellen Realität eine neue solche Plattform sein wird, die alle Menschen nutzen werden. Und da will er einfach dabei sein. Wenn jetzt diese neue soziale oder diese neue Plattform diese Brille sein soll, diese Virtual Reality Brille, dann müsste er es ja eigentlich darauf abgesehen haben, dass er Facebook auf diese Brille irgendwann kriegt dann. Das ist vermutlich der Plan, genau. Vielleicht nicht unbedingt Facebook, wie wir es heute kennen. Also das ist ja eher App- und Browser-basiert. Aber irgendeine Software wird es geben, die wird es dir ermöglichen, über diese Brille oder auch eine andere Hardware mit deinen Freunden zu kommunizieren, mit denen gemeinsam Sport zu treiben, obwohl du eigentlich gar nicht am selben Ort bist. Man soll darüber in der Uni sein können, obwohl man zu Hause auf dem Sofa liegt. Besuche beim Arzt sind möglich. All das ist vorstellbar. Und all das soll sich eben dann durch eine solche Brille sehr nah und sehr realistisch anfühlen. Man muss sozusagen das Haus eigentlich nicht mehr verlassen dann. Ja, richtig, genau. Mhm. Im Gegensatz zu der Google-Brille, was ja eine Augmented Reality-Brille ist, da musst du ja raus. Sonst siehst du gar nichts. Sonst siehst du nur dein Zuhause, ja. Genau. Und Mark Zuckerberg, er sagt eine Welt vorher, in der sich soziale Interaktionen über gewaltige Distanzen anfühlen wie echte körperliche Präsenz, so hat er das formuliert. Und damit wären wir dann eben auch bei der Verbindung von Facebook und dem Unternehmen Oculus, das ja heute schon die Brillen entwickelt. Ne? Also soziales Netzwerk und Hardware. Ja, und irgendwie auch eine Alternative zum Beamen. Man ist dann trotzdem ganz nah beieinander, auch wenn man sich nicht bewegt hat. Praktisch, man kommt über die Brille zueinander hin. Was soll passieren, wenn diese Verbindung nicht klappt? Also die von Netzwerk und Brille. Ja, dann hätte Facebook im schlechtesten Fall 2,3 Milliarden US-Dollar in den Sand gesetzt. So teuer ist er eigentlich gar nicht. 1,6 Milliarden hat Facebook ja in Aktien ausgegeben, was gerade sehr günstig ist, weil der Aktienkurs so hoch ist von Facebook. Mhm. Oder aber, das wäre dann noch der beste Fall, die Virtual Reality Technik, die geht durch die Decke, auch ohne soziales Netzwerk dahinter, also einfach nur für Computerspiele oder Filme angucken oder was auch immer. Und dann greift Facebook einfach die Gewinne ab. Im Prinzip klingt das ja alles so ein bisschen wie Google. Also Google kauft ja auch ständig Technikfirmen, von denen noch nicht so richtig klar ist, ob das was wird und ob man irgendwann mal Geld damit verdienen kann. Genau, so hat das auch Martin Weigert formuliert, ein bekannter deutscher Tech-Blogger. Er hat den Facebook-Oculus-Deal analysiert und er zieht, genau wie du, Parallelen zu Google. Zitat Martin Weigert. Ob Zuckerberg und sein Team dann tatsächlich in einigen Jahren Virtual Reality sinnstiftend in das eigene Angebot integrieren werden oder anderweitig intern nutzen können, ist heute genauso ungewiss wie der praktische Wert des Smart Home Startups Nest für Google. Allerdings genügt im aktuellen Klima des Hyperwachstums im Online-Sektor schon alleine das Blockieren einer potenziell irgendwann einmal wegweisenden Innovation vor den gierigen Händen der Konkurrenz als Rechtfertigung für eine Milliardenakquisition. Also kurzum, lieber jetzt was kaufen, ohne genau zu wissen, ob das mal nützlich sein wird, als die Chance den Konkurrenten überlassen. Ja, komisch treut sich das trotzdem immer an, wenn da diese Milliardensummen im Spiel sind. Einfach mal gucken, was draus passiert, aber mal bezahlen. So, wer freut sich jetzt? Ja, genau. Wer freut sich jetzt oder ärgert sich über diesen Deal? Also ich habe einige Kommentare gelesen, die gingen in die Richtung, es ist gut, dass das relativ kleine Unternehmen Oculus jetzt eine finanzielle Absicherung hat. So kann es die Brille viel schneller und auch besser weiterentwickeln und zu einem tauglichen Massenprodukt weiterentwickeln. Brian Barrett hat das zum Beispiel so aufgeschrieben auf dem US-Tech-Blog Gizmodo. Es gibt aber auch einige Menschen, die ärgern sich richtig über den Deal. Und das sind vor allen Dingen die, die das Unternehmen Oculus bei der Crowdfunding-Plattform Kickstarter unterstützt haben. Denn Oculus hatte da 2,4 Millionen Dollar eingesammelt. Damit konnten sie schon mal loslegen und das erste Produkt entwickeln. Und jetzt, wo Facebook das Unternehmen gekauft hat und wo Oculus jetzt um Milliarden von Dollar reicher ist, da geht es auf der Kickstarter-Seite richtig rund. Viele Spender sind sauer. Einer schreibt zum Beispiel, habe ich mal rausgesucht, Zitat, der Verkauf an Facebook ist eine Schande. Es schadet nicht nur eurem Ansehen, es schadet der ganzen Idee des Crowdfundings. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich von euch betrogen fühle. Facebook kauft Oculus für 2,3 Millionen Dollar, davon 1,6 Milliarden in Aktien. Man weiß nicht so genau, ob das ein guter Deal ist, aber man hat ihn einfach mal gemacht und Informationen dazu kamen von Konstantin Zurawski. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?